Blauer öffentlicher Münzfernsprecher, super billig ab 5 Cent telefonieren an Zossener Straße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Fotoautomat, in dem auch jemand drin sitzt und sich 4 Aufnahmen für 2 Euro anfertigen lässt. Ansonsten gehört zur weiteren Ausrüstung eine Tamtam-Imbissbude, bei der es unter anderem hausgemachte Hamburger für 2 Euro gibt, sowie Hotdogs für 1,50 Euro. In diesem angeschlossenen idyllischen Biergarten, bestehend aus 2 Bierbänken und einem grünen, verranzten, sich wellenden, vor Feuchtigkeit triefenden Teppich, sitzt es sich sehr gemütlich. Ansonsten, außer dem üblichen Müll, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.